Jim kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Latinas, Brasilia, checken mit dickem Arsch, nebenher dicken Bras, machen paar Millen klar. Und du chillst mit deiner Claudia im Cinemax, schaust Liebesfilm an und weinst wie ein Pideras. Wieder mal kriegst du den Kanak voll maskiert um Mitternacht. Mein Ziel? Porsche Panamera ohne Visa-Card. Lock ich und schieb den Kinderwagen, in dem der Sohn deiner Puta liegt, während Nemo unter deiner Puta liegt. Geruder Unterschied zwischen uns beiden, ich hab drei Beine und bummst deine kleine Mies. Ich bleibe real, du wanna be Gangster. Dieser Germany's Blender, wie RTL-Sender. 99er im Höfter, sind bezahlbar in meiner Gegend wie dein Freund und Helfer. Extra, für LGBT Extrablatt, Extrablatt. Seh, du hab wieder Packs am Start. Escobar war gestern beran, Nemo Admiral. Ich hab deine Schwester, ne Mom, ja? Yeah. Sie haben auch in der Dusche getan, Striptease. Sie leckte meine Kugel am Schwanz, easy. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Drei Atemfiedern, let's my will happy. Handwaffen sind praktisch. Für die Straßen gemacht, Kachna. Also Handwaffen sind praktisch. Pack Haschisch aus Straßburg in Tüten ab. Business um Mitternacht, aber nicht für den AMG in Mack. Schwarz, Abendjazz observieren, während Kachbas aus Philippinen mein Schwanz abmassieren. Viel zu viele Detektive sind am Lauern und machen Bilder von mir, wenn ich Geld verdiene. Ja, doch ich liebe die neidischen Blicke, wenn sie sehen, was für krasse Weiber ich ficke. Verteile paar Kicker an Noten, die reden. Ich bleibe der Mittelpunkt in deinem Leben. Machen nicht reden, doch du babbelst viel. In die stecken bald Kugeln wie im Bubble Tea. Non-Therapie, didn't have my wheel. Tabalaba nicht so viel, den Bisin Baba wie du siehst, ja. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund, Ausnahme OCB. 3-8-5-4, das mach Will Habib. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ya, ya, ya, ya, ya.